Kundgabe 4905. Empfangen Pfingsten am 28.05.1950. Ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und Knechte und Mägde werden weissagen. Ich will euch auf die Zeit des Endes aufmerksam machen, so diese meine Worte sich erfüllen. Es wird das Füllhorn meiner Gnade ausgeschüttet, denn mein Geist offenbaret sich allen, die es zulassen, dass ich in ihnen wirke. Über Knechte und Mägde will ich meinen Geist ausgießen. Alle, die willig sind, mir zu dienen, sollen von mir direkt belehrt werden. Sie sollen meine Worte hören und künden von der kommenden Zeit. Die Weissagungen alter Seher und Propheten werden sich wiederholen durch Seher und Propheten der letzten Zeit. Denn auch diese sehen im Geist, wie es kommen wird. Sie sehen das herannahende Ende, die große geistige Not der Menschheit, und sie geben sich hin als Sprachrohr für mich. Sie bereiten sich zu Gefäßen, in die mein Geist einfließen kann, dass sie hell und klar erschauen, was bestimmt ist seit Ewigkeit. Mein Geist wirket also in jenen Menschen. Als ich auffuhr zum Himmel, war das Werk vollbracht. Der Tod war überwunden, die Finsternis des Geistes war durchbrochen, der Lichtstrahl von oben konnte hindurchdringen und mein Geist konnte die Menschen erfüllen, die an mich glaubten. Die Verbindung war hergestellt zwischen Himmel und Erde, zwischen dem Geistigen und dem irdischen Reich. Es gab eine Brücke von dem einen zum anderen, die unfehlbar zu mir führt. Denn wer meines Geistes Wirken zulässet, der hat ein Anrecht auf meine ewige Vaterliebe. Er ist als mein Kind Erbe des Vaters. Die Ausgießung des Geistes aber ist wenig erkannt worden von den Menschen. Sie wurde als einmalige Pfingsterscheinung betrachtet, als sichtliches Bekräftigen der Mission meiner Apostel, die in allen Zungen redeten, also von meinem Geist erfüllt waren. Das Wirken des Geistes aber ist keine einmalige Angelegenheit, denn meine Verheißung lautet: Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Mit diesen Worten kündete ich die Ausgießung des Geistes über jeden Menschen an, der an mich glaubt und aus diesem Glauben heraus so lebt, wie es mein Wille ist. Ich ergieße meinen Geist in jedes aufnahmefähige und aufnahmewillige Herz, das sich als ein Gefäß hergerichtet hat, das wohl geeignet ist, meinen Geist in sich einströmen zu lassen. Wenige Menschen nur haben diesen Vorgang an sich selbst erfahren. Wenige Menschen nur sind so gläubig, dass ich direkt an und in ihnen wirken kann. Und darum weiß die Menschheit nichts von der Bedeutung dieser Worte, von der Bedeutung der Ausgießung des Geistes. In der Endzeit aber wird sie aufmerksam gemacht, indem ganz offensichtlich die Ausgießung des Geistes stattfindet, die durch prophetische Hinweise auf das Ende erkennbar ist, durch Hinweise, die nur bestätigen, was alte Seher und Propheten geweissagt haben. Es werden Knechte und Mägde erweckt werden, das heißt, sie werden sich freiwillig in meinen Dienst stellen und nun von mir aus erfüllt werden mit meinem Geist. Sie werden mein Wirken an sich möglich machen durch ihren Willen, der mir voll und ganz gilt, und also werden sie als meine Apostel der Endzeit tätig sein können und das Evangelium verkünden, das letzte Ende und mein Kommen in den Wolken. Ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Viele werden meine Stimme zu hören vermögen, wenn das letzte Ende nahe ist. Doch vorerst sind es nur Einzelne, die sich mir so innig verbinden, dass sie mich vernehmen können. Doch allen diesen ist von mir aus eine Mission zugeteilt worden, in meinem Auftrag tätig zu sein für mich und mein Reich. Diese wenigen werden in sich die Berufung fühlen, und darum scheuen sie sich nicht auszusprechen, was ihnen mein Geist kündet. Sie scheuen sich nicht, das letzte Gericht anzukündigen und gewissermaßen die Prophezeiungen der alten Seher und Propheten zu wiederholen. Sie reden also von meinem Willen beeinflusst, ihr Geist ersieht das Zukünftige, und der Mund spricht aus, was der Geist ersieht und der Seele des Menschen vermittelt. Er ist von meinem Geist erfüllt, ihm ist sonst Verborgenes enthüllet, er sieht voraus, was über die Menschheit kommt, und in seinem Drang, den Mitmenschen zu helfen, teilt er ihnen das im Geist Erschaute mit. Und Knechte und Mägde werden weissagen. Ohne Unterschied des Geschlechtes ergieße ich meinen Geist über alles Fleisch, weil jeder, der mir dienen will und mir bewusst zustrebt, der Erweckung seines Geistes, des Durchströmens meiner Liebekraft gewiss sein kann und dies vor dem Ende offensichtlich in Erscheinung tritt. Was meine Jünger bei der Ausgießung des Geistes sprachen, das werden auch nun die vom Geist Erweckten verkünden, denn mein Geist ist gleichfort derselbe. Mein Geist leitet euch Menschen in die Erkenntnis, mein Geist führt euch ein in ein Wissen, das ihr wieder weitergeben sollet denen, die nicht von meinem Geist erleuchtet sind. Das Fest der Ausgießung des Geistes soll nicht nur eine Erinnerung sein daran, dass meine Jünger in fremden Zungen redeten, sondern es soll euch eine ständige Mahnung sein, auch euer Herz so zu gestalten, dass ich meinen Geist ausgießen kann über alles Fleisch. Es soll euch ferner meiner Verheißung eingedenk werden lassen, aus der ihr ersehen könnet, dass nicht nur meine Jünger Aufnahmegefäße meines Geistes waren, sondern es alle Menschen sein können, dass alle Menschen von meinem Geist getrieben reden können, so sie mir in Wahrheit Knechte und Mägde sein wollen, so sie mir dienen wollen, weil die geistige Not der Menschen dienende Hilfe erfordert. Diesen wird es mein Geist kundtun, was sie reden sollen, und diesen könnet ihr glauben, auch wenn sie euch das nahe Gericht ankündigen und also als Seher und Propheten auftreten, um euch Menschen vor dem ewigen Verderben zu retten. Denn nun erfüllet sich, wie es geschrieben steht, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und Knechte und Mägde werden weissagen und Jünglinge helle Träume haben. Außergewöhnlich trete ich selbst in Erscheinung, weil außergewöhnlich große geistige Not die Menschen bedroht und weil ein jeder mir dienende Hilfe antragende Mensch meines Geistes Wirken in sich erfahren kann, auf dass die große geistige Not behoben werde. Amen.